Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind bei Grüße aus Deutschland. Sie hören die Folge Fröhliche Weihnachten. Weihnachten ist das große Fest im Jahr. Aber es gibt auch immer mehr Menschen in Deutschland, die Weihnachten nicht feiern. Warum zum Beispiel feiert dieser junge Mann nicht? Vorher noch ein Wort. Getauft. Man tauft ein Baby. Durch diese Zeremonie gehört es zur christlichen Kirche. Es ist getauft. Feiern Sie Weihnachten? Überhaupt nicht. Die ganze Familie feiert nicht. Haben Sie noch nie gefeiert? Doch, früher, als ich klein war. Jetzt nicht mehr. Bestimmt seit 10 Jahren nicht mehr. Und warum nicht? Hat sich so ergeben. Nicht gläubig, nicht getauft, gar nichts. Muss man auch nicht Weihnachten feiern. Und fehlt Ihnen nichts? Nö, eigentlich nicht. Warum feiert der junge Mann nicht Weihnachten? Weil er nicht getauft ist. Und weil er auch nicht gläubig ist. Also, er glaubt nicht an Gott. Der Glaube. An Gott glauben. Gläubig sein. Ja, da habe ich ein paar Zahlen. Fein. Also, 68% der Menschen, die in Deutschland leben, gehören zur christlichen Kirche. 28% haben keine Religion. Es gibt aber auch Christen, die Weihnachten nicht feiern. Warum feiert diese Frau nicht? Weil ich diesen ganzen Rummel nicht mehr mitmache. Der Sinn des Festes geht dabei total verloren. Der Rummel ist eigentlich eine Kirmes, ein Volksfest mit Karussells und so. Aber was meint die Frau wohl hier mit Rummel? Rummel bedeutet hier ungefähr 3456 Menschen, die alle gleichzeitig in einem Geschäft stehen und nach einem Weihnachtsgeschenk suchen. Etwas kürzer, der Trubel. Die Frau hat noch gesagt, der Sinn, also die Bedeutung des Festes, geht verloren. Auch zum Beispiel ein Schlüssel kann verloren gehen, nämlich dann, wenn man ihn verliert. Dann ist er weg. Der Sinn des Festes geht verloren. Anders gesagt? Das Fest verliert seinen Sinn. Hören wir die Frau nochmal. Weil ich diesen ganzen Rummel nicht mehr mitmache. Der Sinn des Festes geht dabei total verloren. Ach, ich kann sie verstehen. Ach komm, Adi, alter Weihnachtsmuffel. Jetzt muss ich auch noch einen Baum kaufen für meine Eltern. Ach, einen Weihnachtsbaum. Schön. Warum kann man die armen Bäume nicht einfach im Wald lassen? Also, ohne Weihnachtsbaum würde mir etwas fehlen. Tja, die Arbeit, ihn zu schmücken. Das verstehe ich sowieso nicht, warum man an einen schönen Baum blöde, bunte Kugeln hängen muss. Ha, ha, ha, ha. Aber, warum stellt man eigentlich einen Baum ins Zimmer? Du liebe Zeit! Ah! Oh. Haben Sie mich erschreckt? Man stellte schon immer Zweige, die auch im Winter grün sind, an Weihnachten ins Zimmer. Man glaubte, dass sie eine gute Kraft haben und böse Geister abwehren. Der Herr hat uns schon mal besucht. Er ist ein Spezialist für Tradition. Wie war das mit den grünen Zweigen? Ich habe nicht zugehört. Man hat doch immer schon an Weihnachten grüne Zweige ins Zimmer gestellt. Und dann war doch noch was mit bösen Geistern. Was könnte das bedeuten? Der Geist? Der Geist bedeutet Vernunft, Klugheit, Intellekt. Aber nein, Hier geht es doch um böse Geister. Na, dann erklärst du. Ich glaube nicht an Geister. Ich glaube nur an den menschlichen Geist. Also, ein Geist, das ist jemand, der eigentlich schon tot ist, aber der trotzdem noch irgendwie da ist. Oder so. Ach so, und man glaubte früher, dass die grünen Zweige eine gute Kraft haben und böse Geister abwehren. Damit sie nicht kommen und einen holen. Genau, böse Geister abwehren. Was heißt das? Böse Geister abwehren. Das heißt, sich vor bösen Geistern schützen. Ja, ja. Tja, klar, früher musste man Geister abwehren. Der Winter war eine lange, dunkle Zeit. Das hat den Menschen Angst gemacht. Und welche Geister wehren wir heute ab? Mit Bäumen im Zimmer und möglichst viel Stress und Trubel? Vielleicht die Geister in uns. Und die kommen immer, wenn wir nichts zu tun haben, wenn Stille ist. Da haben Sie recht. Oh, danke. Ich muss Ihnen noch von den Rauhnächten erzählen. Rauhnächte? Rauh ist doch das Gegenteil von... Das Gegenteil von glatt. Rauh heißt aber auch... kalt und windig. Klingt ungemütlich. Und was sind nun die Rauhnächte? Das sind die 12 langen Nächte vom 24. Dezember bis zum 6. Januar. Früher glaubte man, dass in diesen Nächten die Geister der Toten herumwandern. Aha, schon wieder Geister. In dieser Zeit deutete man Träume, machte Orakel. Träume deuten, das heißt, sagen, was ein Traum bedeuten könnte. Und ein Orakel machen, das bedeutet, in die Zukunft sehen. Am Silvesterabend traf man sich und machte viel Krach. Um die bösen Geister zu vertreiben, man trommelte, musizierte, schoss. Fast genauso wie heute. Was macht man an Silvester? Möglichst viel Krach. Naja, wenn man damit die Geister vertreibt. Aber das Wichtigste sind natürlich die guten Wünsche. Du glaubst an Wünsche? Naja, am Beginn jeder Realität steht ein Wunsch. Am Beginn jeder Realität steht ein Wunsch. Woher er das wieder hat. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Fröhliche Weihnachten, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ein glückliches neues Jahr. Frohe Weihnachten, Adi. Und ein gutes neues Jahr. Danke, Anna. Alles Gute im neuen Jahr. Und auch ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr. Hui, weg ist er. Komisch. Das war doch nur ein Trick von dem Typen. Der will dir imponieren. Also Adi. Das kann ich auch. Tschüss. Was Adi kann, kann ich auch. Tschüss. Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler. Produziert in den Studios des Goethe-Instituts München.